Der Puritanismus brachte einerseits den Glauben an das auserwählte Volk und heiligte andererseits auch die auf dunkelsten Wegen zusammengerafften Vermögen als Zeichen göttlichen Wohlwollens. Das Streben nach Macht und Reichtum fand seine konfessionelle Weihe. Der Liberalismus fand die Formel für den besten und fortschrittlichsten Staat und lieferte den USA die menschheitliche Mission. Alttestamentarischer und somit jüdischer Sendungsanspruch verbanden sich also mit der demokratischen Mission, die der Welt die in den USA entwickelte Lebensform und heute auch die politische Macht aufzwingen wollen. Der jüdische Traum von der Macht des Reichtums und der Heiligkeit des Geldes und von der Eroberung der Welt feiern in Amerika ihre neuerliche Auferstehung. Gefährlicher als die heute vor allen Augen sichtbare Absicht der politischen Unterwerfung der Welt ist die unterminierende Wirkung der USA-Zivilisation, des Amerikanismus. Die USA-Zivilisation ist Ausdrucksform des liberalistischen Denkens. Der Mensch wurde zu einem maschinellen Etwas, zum geistigen Automaten entseelt. Technik beherrscht das Feld, hemmungsloses Erwerbsstreben ist der Inhalt des Lebens. Echte Kultur ist in den USA unmöglich. Von einer Volksgemeinschaft kann keine Rede sein. Alles steht im Dienste der jüdisch beherrschten Plutokratie. Sie kennt nur Geld, den Rausch der Zahlen und den Maßstab der Uhr, um alles zu verneinen, was nicht messbar oder zu beweisen oder zu kaufen ist. Geld machen ist der Schlachtruf. Der Markt wird zum Tempel. Der Jude formt den Amerikaner. Alles ist glatte, oberflächliche Zivilisation. Auch die Kirchen sind kapitalistische Betriebe. Pfiffige Prediger verdienen Tausende mit ihrem Geschäft. Sie sind Geschäftsmänner und Unternehmer. Ihr Handelsartikel ist Religion oder Gott. Die neueste kirchliche Geschäftsreklame lautet: Lege dein Geld in Gott an. Presse und Filme, ausschließlich in Judenhänden, predigen den Amerikanismus. Kunst und Kultur sind jüdisch entartet, unpersönlich und vom nur Technischen aufgefasst ist die Architektur. Über allem aber triumphiert der Jazz. Der Jazz wurde für den Juden ein gleiches Kampfmittel zur Erzwingung einer marklosen internationalen Menschheit, wie die Weltanschauung des Liberalismus auch. Er ist die neue internationale Volksmusik, der die Menschen ihres eigenen musikalischen Ausdrucks beraubt und sie auf allgemeingültige Herdentriebe herabdrückt. Eine jüdische Zeitung feiert ein Bühnenstück, deren Hauptdarstellerin der staunenden Menge als Idealzustand der Welt folgendes Bild preist: Ich singe das Lied der Vermischung. Schwarz soll sich mit Weiß vereinigen, der Neger mit dem Nordländer und die Kraft Afrikas soll heiß in den nordischen Adern rollen. Zion soll sich mit dem Lappen niederlegen und das Pfand ihrer Liebe soll fruchtbar über der Erde sein. In meinem Herzen gibt es viele Wohnungen und jede Nation ist mein Gast, Eskimo, Teutone und Gallier, Slave und Polynesier. Das Weltjudentum und die Plutokraten der USA halten die Zeit der Ernte für gekommen. Die Amerikanisierung der Welt droht als Gefahr. Amerikanismus und Bolschewismus haben sich miteinander verbunden, trotz der Todfeindschaft des Kapitalismus und der sogenannten Herrschaft des Proletariats in Moskau. Beide Mächte haben eine gemeinsame Wurzel, die jüdische Ideenwelt des Materialismus. Wie in den USA das Leben nur vom Materiellen her aufgefasst wird, so führt auch der Bolschewismus alles auf sinnlich wahrnehmbare, stoffliche Zusammenhänge und Vorgänge zurück. Die Bolschewisten werden nach dem Vorbild der USA Anbeter der Technik. Der Gott Maschine formt auch in Russland einen neuen, entwurzelten Menschentyp. Eine jüdische Zeitung schreibt: Der Bolschewismus ist der Amerikanismus des 20. Jahrhunderts. Entscheidend ist vor allen Dingen, dass in beiden Völkern das Judentum an führender Stelle steht. Das deutsche Volk aber als Weltgewissen gegen Judentum und Kapitalismus soll vernichtet werden. Dieser Kampf wird mit unserer klaren weltanschaulichen Haltung als ein Kampf zwischen Volk und Herdenmensch, zwischen Kultur und technischer Barbarei, zwischen echtem Sozialismus und jüdischer Profitgier siegreich bestanden werden, zum Segen Europas und der ganzen Menschheit. 19. Wie kam es zum unersättlichen Dollarimperialismus von heute? Im Glauben an die gottgewalte Ausdehnung der Weltherrschaft der USA und im Zuge eines unerhörten Aufschwungs bezogen die USA andere Völker in den Herrschaftsbereich der nordamerikanischen Wirtschaft und Politik ein. Die Entwicklung der USA stand von Anfang an im Zeichen einer ungehemmten wirtschaftlichen und räumlichen Ausdehnung. Der Gelderwerb war und blieb die treibende Kraft, die zu immer neuem Landerwerb und zur Erschließung neuer Reichtumsquellen führte. Genau wie England brachten auch die USA fremde Völker unter ihre Herrschaft, immer nur unter dem Vorwand, im Auftrage Gottes auch anderen Völkern die Prosperität Nordamerikas zu bringen. Einmal in seiner Geschichte gab es für den US-Amerikaner eine Grenze. Als nämlich infolge einer immerwährenden Westwärtsbewegung alle Gebiete des freien Siedlungslandes bis zum Hochgebirge und zum Urwald erobert waren, war eine natürliche Grenze erreicht. Der Amerikaner sah sich plötzlich in eine Wirklichkeit gestellt, die seinen territorialen und wirtschaftlichen Expansionismus entgegentrat und im krassen Gegensatz stand zu der unbegrenzten Möglichkeit. Amerika stand vor der Entscheidung, seinen Lebensraum agrar-, wirtschafts- und sozialpolitisch auszubauen oder aber dem Geist der gottgewollten Expansion die Treue zu halten, die Hoheitsrechte anderer Völker anzutasten und letztlich über den Kontinent hinauszugreifen. Nordamerika entschied sich in diesem Augenblick für weitere Expansion. Der Zug ins Endlose und die Sucht nach Reichtum wurden die Triebkräfte des Imperialismus, der über den amerikanischen Bereich hinaus in den Pazifikraum griff. Schon 1893 wurde Hawaii unter Ausnutzung einer kunstvoll entfachten Revolution besetzt. 1898 brachte der Raubkrieg gegen Spanien, Kuba, Puerto Rico und die Philippinen ein. In den China-Wirren um die Jahrhundertwende bekundete sich bereits das Bestreben der USA, sich in Ostasien eine Vorzugsstellung zu sichern und den europäischen Wettbewerb aus dem Felde zu schlagen. Die Südhälfte des amerikanischen Erdteils wurde zum Tummelplatz der Dollardiplomatie, deren höchste Ausreifung wir in unseren Tagen erleben. Als England im Ersten Weltkrieg sein Empire retten musste, trat Amerika an seine und Frankreichs Seite, um die Milliarden seiner Anleihen an die Ententestaaten zu retten. Die Nachfahren der einst ausgewanderten Europäer betraten zum ersten Mal unseren Kontinent und entschieden den Weltkrieg zu unseren Ungunsten. Heute stehen wieder Nordamerikaner in Europa. Auf etwa insgesamt 50 verschiedenen Plätzen der Welt stehen amerikanische Truppen. Wie ist das zu erklären? Hier spricht, ähnlich wie bei der Entwicklung des britischen Empire, das Gesetz der gottgewollten Expansion. In geheucheltem Glauben an eine gottgewollte Ausdehnung tasten die Plutokraten der USA die Rechte europäischer und anderer Völker an und greifen maßlos über ihren Kontinent hinaus. Der ursprüngliche Expansionismus, der sich auf die Eroberung der nordamerikanischen Staaten erstreckte, wurde zum Dollarimperialismus von heute.